Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Mittwochnachmittag, 16 Uhr. Herzlich willkommen hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus. Am 20. Januar passierte etwas, was viele Menschen weltweit lange gehofft haben und auf das noch viel mehr Menschen über Jahrzehnte hingearbeitet haben. Kurz vor der Amtsübergabe des US-Präsidenten Biden, des ehemaligen US-Präsidenten Biden an den neuen US-Präsidenten, den Faschisten Trump, sprach Biden eine Teilbegnadigung oder eine Hafterleichterung, könnte man es vielleicht besser formulieren, für Leonard Peltier aus. Leonard Peltier ist ein indigener Aktivist, der seit fast 50 Jahren in Gefangenschaft der US-Regierung war. Und so jedenfalls nach unbestätigten Meldungen, die sich allerdings sehr verdichten in den Medien, wird er am 18. Februar, also in wenigen Wochen, zurückkehren können in die Gegend, aus der er kommt, mit seinen Angehörigen leben in einem sogenannten Hausarrest. Die genauen Bedingungen sind noch nicht klar. Allerdings ist klar, dass Leonard Peltier das selbst als eine große Erleichterung sieht, denn er hat jahrzehntelang in Isolationshaft verbracht und er ist jetzt in der Lage, zu Hause bei seinen Angehörigen weiterzuleben. Leonard Peltier ist 80 Jahre alt, schwer krank, er erblindet und im Haft wurde ihm keine OP, die eigentlich sehr einfach ist, gegen seine Augenleiden zuerkannt, beziehungsweise sie wurde auf Oktober diesen Jahres erst angesetzt, was natürlich ein Hohn ist, wenn ein Mensch aktuell gerade erblindet. Das wird er regeln können und auch viele andere gefährliche Krankheiten, die er hat. Und das wird als sehr, sehr großer Erfolg, als Schritt in die richtige Richtung gesehen, denn faktisch hat Leonard Peltier jetzt ganz andere Möglichkeiten als zuvor in der Isolationshaft. Warum erzähle ich das alles? Nun, Leonard Peltier war oft Thema in dieser Sendung und er wird es auch heute nochmal sein, denn nur wenige Tage nach dieser Ankündigung am 23. Januar fand im Berliner Stadtteilladen Zelonagora eine Veranstaltung statt unter dem Motto »Lasst uns Leonard Peltier befreien«. Als die Veranstaltung geplant wurde, war natürlich noch nicht bekannt, dass Leonard Peltier wirklich einen großen Schritt zur Freiheit machen würde, nur wenige Tage vorher. Die Freude war umso größer, trotzdem wurde die Veranstaltung gemacht. Und was dort passiert ist, das soll heute Gegenstand dieser Sendung sein. Ihr werdet gleich eine Einleitung hören und den ersten Teil, alles unterbrochen, etwas von Musik. Aber heute wird das der Schwerpunkt dieser Sendung. Ich wünsche gute Unterhaltung. Den Infoabend, lasst uns Leonard Peltier befreien. Schön, dass ihr im Zelonagora angekommen seid. Wir starten mit etwas Verspätung. Wir würden jetzt drei Texte lesen und zwar immer abwechselnd in Abschnitten. Der erste ist ein Artikel von Leonard Peltier selbst. Er ist am 30. Juli 2022 in der Jungen Welt erschienen. Wir haben mit unversehrtem Herzen überlebt. Dann lesen wir etwas zu den Vorkommnissen in der Pine Ridge Reservation und etwas über die Gruppierung AIM. Und wir würden dann schließen mit der Haftsituation von Leonard Peltier und anderen Langzeitgefangenen und danach auf aktuelle Ereignisse eingehen. In den USA gibt es ein Schimpfwort, was das Wort Indian beinhaltet. Die Unterstützergruppen, die hier in Deutschland mit den nordamerikanischen Indigenen arbeiten, haben sich mit ihnen unterhalten und sie meinen, sie haben mit dem deutschen Begriff Indianer kein Problem. Es gibt verschiedene Begriffe, First Nations, First People, Indigene und so weiter. Da gibt es ganz viele verschiedene Begriffe. Wir versuchen hauptsächlich den Begriff Indigene zu verwenden. Wir wissen aber, dass es da verschiedene Befindlichkeiten dazu gibt. Wenn ihr da irgendwie ein Problem habt, kommt bitte auf uns zu. Es wird auch gelegentlich das Wort Indianer auftauchen, zum Beispiel in American Indian Movement, das der Originaltitel der Gruppierung ist. Dann würden wir jetzt starten und ich übergebe zuerst an dich. Leonard Peltier, wir haben mit unversehrten Herzen überlebt. Artikel vom 30.07.2022 in der Tageszeitung Junge Welt erschienen. Leonard Peltiers Erinnerungen an seine Kindheit im Umerziehungsinternat für indigene Kinder. Als der indigene Aktivist Leonard Peltier am 1. Juni 2022 im Newsblog Native News Online seine Erinnerungen über die qualvollen Jahre 1952 bis 1955 in einem der nordamerikanischen Indianerinternate veröffentlichte, war das Thema noch nicht in aller Munde. Seit Papst Franziskus sich auf seine Büßertour zu den First Nations nach Kanada begeben hat, reihen sich Peltiers Erfahrungen ein in den Kanon hunderttausender indigener Kinder, die in den oft von der römisch-katholischen Geistlichkeit im Auftrag der Regierungen Kanadas und der USA betriebenen Einrichtungen geschunden, geschändet und ermordet wurden. Kill the Indian, save the man. Töte den Indianer und rette den Menschen in ihm, lautete 1879 das rassistische Motto von US-General Richard Henry Pratt, dem Erfinder dieser Internate. Peltier beschreibt, wie er als Kind die Hölle der zwangsweisen kulturellen Umerziehung und Anpassung an die weiße Gesellschaft erlebte. Mein Name ist Leonard Peltier und ich bin 77 Jahre alt. Ich bin Mitglied des Stammes der Turtle Mountain Chippewa. Ich bin Ashaniabe und Dakota. Mit 9 Jahren wurde ich zur Whippeton Indian School, einem indianischen Internat, in Whippeton, North Dakota, gebracht und verließ es erst mit 12 Jahren. Dies ist meine Geschichte. Als ich 1952 meinen Großvater verlor, änderte sich mein Leben für immer. Er war ein guter und liebevoller Mann, der mein Mentor war und wusste, wie man von dem lebt, was uns Mutter Erde gibt. Aber dann bekam er eine Lungenentzündung und überlebte diese nicht. Ich werde nie vergessen, wie ich am Fußende seines Bettes stand und ihn sterben sah. Selbst jetzt, wenn ich nachts auf meiner Pritsche in einem Bundesgefängnis liege, kommt mir diese traurige Erinnerung wieder in den Sinn. Etwa ein Jahr nach dem Tod meines Großvaters musste meine Großmutter zum Bureau of Indian Affairs gehen und für sich selbst und mich sowie meine Schwester Betty Ann und meine Cousine Pauline um Hilfe bitten. Wie sich herausstellte, machte das für uns alles noch viel schlimmer. Von diesem Moment an mussten wir befürchten, dass die BIA-Agenten kommen und uns mitnehmen würden. Ich bin mit diesen Geschichten aufgewachsen. Ich war alt genug, um zu wissen, was passiert, wenn jemand von der Obrigkeit kommt und einen mitnimmt. Ich wusste, dass einige Kinder nie wieder nach Hause kamen. Also hielten wir, meine Großmutter, meine Schwestern und ich, von der Spitze des Hügels aus Ausschau nach neuen Autos. Die Autos der Indianer waren alt und machten viel Krach. Die hörten wir schon von Weitem. Wir waren immer darauf vorbereitet, vorzulaufen und uns im Wald zu verstecken. Eines Tages jedoch vergaß ich wegzulaufen und mich zu verstecken. Die Mädchen versteckten sich im Haus. Ein glänzendes Auto fuhr den Hügel hinauf und hielt vor unserem Haus. Ein Mann stieg aus in einem 1952er Chevy Fleetline. Ich werde dieses Behördenauto niemals vergessen. Großmutter verstand nicht viel von dem, was der Mann sagte. Und ein anderer Erwachsener war nicht dabei. Aber schließlich begriff sie, dass er gekommen war, um uns wegzubringen. Der Mann von der BIA sagte zu uns, er werde uns in ein Internat bringen, weil Großmutter sich nicht um uns kümmern konnte. Ich liebte meine Großmutter. Ich wusste, dass er Unrecht hatte. Sie begann zu weinen und flehte ihn an, uns nicht mitzunehmen. Sie schrie, aber er sagte ihr, sie würde ins Gefängnis kommen, wenn sie sich zu widersetzen versuchte. Das war's dann. Ich sagte nichts. Ich war 9 Jahre alt und ich hatte Angst, dass der Mann von der Behörde meine Großmutter mitnehmen und sie ins Gefängnis stecken würde, wenn ich versucht hätte, etwas zu sagen oder zu fliehen. Also sah ich zu, wie Großmutter das bisschen Kleidung, das wir hatten, zusammenklaubte und zu einem kleinen Bündel verschnürte. Beschütze deine Schwestern. Lass nicht zu, dass ihnen irgendjemand etwas antut, sagte Großmutter zu mir, bevor der Mann von der Behörde uns wegbrachte. Ich gab ihr mein Wort, aber ich brach fast in Tränen aus. An einem einzigen Tag hatte sich meine gesamte Welt verändert. Ich weiß, ich war damals nur ein kleines Kind, aber ich fühlte mich einfach so hilflos. Vielleicht war jener Tag die erste Begegnung mit meinem Schicksal, das ich mir nicht ausgesucht hatte. Ich ahnte noch nicht, wie sehr mich diese Internatsjahre prägen würden. Zwar wurde ich von den Leuten in dieser Schule sehr schlecht behandelt, aber das machte mich stärker. Im Internat hatte ich keine Rechte, fand ich heraus. Ich denke, ich bin daher kaum überrascht, dass mir es heute, 77 Jahre alt und immer noch eingesperrt, nicht viel anders geht. Der Mann von der Behörde fuhr uns zu einem Parkplatz in der Belcourt High School, wo eine lange Reihe von Schulbussen wartete. Familien verabschiedeten sich voneinander. Kinder und Eltern lagen sich weinend in den Armen. Einige der traditionalistischen Indigenen sangen so, wie sie es tun, wenn jemand gestorben ist. Unheimliche Klänge für einen kleinen Jungen wie mich. Mir lief ein Schauer über den Rücken. Ich wäre fast durchgedreht. Betty und Cousine Pauline weinten. Und ich konnte nichts tun oder sagen, damit sie aufhören. Ich dachte, ich muss stark bleiben und bereit sein zu kämpfen, falls jemand versucht, ihnen etwas anzutun. Sie hielten sich allerdings so sehr an mir fest, dass ich mich kaum noch bewegen konnte. Die Szenen, die sich abspielten, als wir in die Busse einsteigen mussten, kann ich nur als Horror beschreiben. Ich erinnere mich, dass ich völlig verängstigt war. Alle weinten, während wir immer wieder angeschrien wurden. Endlich in die Busse einzusteigen! Die BIA-Beamten und die Indian Police schauten sich das an und bewachten uns. Sie sorgten dafür, dass niemand von uns abhauen und keiner der Indianer uns helfen konnte. Sie hatten keine Möglichkeit, plötzlich aufzutauchen und uns zurück nach Hause zu bringen. Wir waren den ganzen Tag unterwegs. Betty und Pauline weinten die ganze Fahrt über. Sie baten nur ein einziges Mal um Wasser und darum, auf die Toilette gehen zu dürfen. Der Busfahrer sagte ihnen, sie sollten still sein und sich wieder hinsetzen. Ich sagte ihnen, ich müsste aufpassen, wohin wir fuhren. Falls es uns gelang, abzuhauen, müssten wir wissen, wie wir wieder nach Hause kämen. Nach Hause kommen. Ich konnte da nichts anderes denken als daran. Ich merkte dann aber schon bald, dass wir zu oft abbogen, als dass ich mir den Weg hätte merken können. Schließlich kamen wir an einen Rastplatz. Es dürfte immer nur ein paar von uns aussteigen. Alle mussten so dringend aufs Klo, dass Betty und Pauline es kaum aushielten. Als wir endlich in Wapiton ankamen, trennten sie uns und wir mussten uns in militärischer Formation aufstellen, vom kleinsten bis zum größten. Die Mädchen wurden in den Mädchenschlafsaal geschickt, ein zweistöckiges Gebäude, und die Jungen in das andere Gebäude. Der Speisesaal lag in der Mitte, die Schule auf der anderen Straßenseite. Für Kinder aus unserem Reservat sah das höllisch gruselig aus. Und es war die Hölle. Ich hörte Betty und Pauline weinen und schreien, dass ich sie nicht allein lassen sollte. Ich war nahe dran, zusammenzubrechen. Aber ich wusste, dass ich ihnen zeigen musste, dass ich stark und tapfer war. Ich habe nicht geweint, hauptsächlich ihnen zuliebe. Andere Kinder brachen tatsächlich zusammen. Es war der Beginn eines Albtraums, der mich auch mit 77 Jahren noch in manchen Nächten wach hält, weil ich Angst davor habe, dass alle Erinnerungen zurückkommen. Die Oberinnen nutzten unsere Angst gegen uns aus. Sie schrien uns an, haltet den Mund, hört auf zu weinen, das bringt gar nichts. Einige von uns waren wütend, aber wir hatten auch Angst. Unsere Wut mussten wir flüstern. Die Oberinnen führten uns in den Keller, wo sich die Dusch- und Waschräume und der Raum zum Haarschneiden befanden. Zuerst schoren sie uns die Haare, dann brachten sie uns zu den Duschen und zogen uns alle Kleider aus. Das war respektlos und erniedrigend. Voller Scham marschierten wir in die Duschen. Sie hatten sie auf heiß gestellt, sehr heiß. Einige der Kinder schrien auf, als das Wasser sie verbrühte. Niemand von uns wusste, wie man die Temperatur einstellt. Die älteren Kinder zeigten es uns. Einige Kinder wollten danach nie wieder in die Duschen gehen. Sie taten es nur noch unter Zwang. Nach dem Duschen versprühten die Oberinnen überall DDT, ein in der Landwirtschaft verwendetes Insektizid. Das Gift gelangte sogar in unsere Augen und Münder. Sie sagten, es würde Läuse und andere Insekten abtöten, die Krankheiten übertragen. Dann setzten sich die Oberen mit einem großen Glas Vaseline auf eine Bank. Wir mussten uns nackt in einer Reihe aufstellen und sie schmierten Vaseline auf unsere Knöchel, Arme und Ellenbogen. Dann nahmen sie ein Handtuch, wickelten es um ihre Hand und rieben die Vaseline wieder ab. Wenn sich dabei abgestorbene Haut löste, wurden wir mit einem dicken Stock geschlagen. Das tat verdammt weh. Dann wurden wir zurückgeschickt, um uns erneut zu waschen. Wir rieben uns die Haut wund, um keine Schläge mehr zu bekommen. In der ersten Nacht kam eine junge indigene Schülerin und brachte mich in den Mädchenschlafsaal. Betty und Pauline klammerten sich immer noch aneinander und weinten. Ich wäre fast wieder zusammengebrochen. Irgendwie schaffte ich es, stark zu bleiben und die beiden zu trösten. Ich sagte ihnen, dass sie mich schlagen würden, wenn sie nicht aufhörten zu weinen. Und das funktionierte. Später wurden wir angewiesen, die kleineren Kinder zu waschen. Wenn wir nach den Waschen bei ihnen abgestorbene Haut gefunden wurde, bekamen wir die Prügel. Die Oberinnen machten uns klar, dass sie uns von innen heraus für schmutzig hielten. Sie machten uns klar, dass sie uns hassten. Mit jedem Blick, mit jedem grausamen Wort setzten sie einen Krieg fort, den unsere Vorfahren führen mussten, seit die Vorfahren der Oberinnen 1492 hier gelandet waren. Das Geräusch des Schlagstocks, mit dem die Jungen verprügelt wurden, und ihre Schmerzensschreie gehen mir immer noch unter die Haut, wenn ich im Fernsehen oder auf einem Foto sehe, wie jemand ein Kind schlägt. Als ich älter wurde, zwangen die Oberinnen mich, die kleinen Kinder zu schrubben. Ein kleiner Junge namens Weiße Wolke hatte zarte Haut und weinte. Also schrubbte ich ihn nicht so fest, wie sie es mir sagten. Sie fanden aber abgestorbene Haut bei ihm und schlugen mich. Ich musste ihn noch einmal schrubben mit einer steifen Bürste, wie wir sie zum Schrubben des Fußbodens verwendeten. Nur kleiner. Ich war wütend und schrubbte, bis er anfing zu bluten. Wie kann ein Mensch mit diesen Erinnerungen leben? Die Zeit verging. Ich lag jede Nacht in meinem Bett und hörte das Weinen und Wimmern der anderen Kinder. So viele Tränen und so viel Angst. Die größeren Kinder versuchten, die Kleinen zu beruhigen und sagten ihnen, dass die Oberen kommen und sie schlagen würde, wenn sie nicht aufhörten. Einige der älteren Jungen sagten uns, dass sie uns Angst einjagen wollten, damit wir uns unterordnen. Aber einigen von uns verwandelte sich der Schmerz in Hass und das machte uns rebellisch. Wir sprachen unsere Sprache, wir sangen unsere Lieder. Und im Geheimen haben wir auch unsere Sprachen gebetet. Wir nannten uns die Resistors, nach der berühmten französischen Résistance. Ich glaube, ich habe meinen Hass und meine Wut mein ganzes Leben lang verborgen. Als Kind war es für mich unmöglich, damit klarzukommen. Aber ich habe gelernt, mit ihren Dämonen umzugehen. Das musste ich auch, denn ich war fest entschlossen, nie einer von denen zu werden. Ich habe mich nie größer gefühlt, wenn ich anderen wehgetan habe. Ich lebe das Erbe meiner Großmutter, nicht das, was mir in Wuppertal eingebläut wurde. Im Keller gab es eine Gefängniszelle. In meinem letzten Jahr in Wuppertal wurde sie als Lagerraum benutzt. Ich sah sie, weil ich einmal einen kaputten Stuhl dorthin bringen musste. Ich überlegte, was Kinder wohl in der Vergangenheit in dieser Gefängniszelle durchgemacht haben mussten. Von anderen hörte ich, dass einige Kinder Selbstmord begangen hatten und irgendwo auf dem Gelände verscharrt worden waren. Wir wollten aber gar nicht wissen, wo sich dieser heilige Boden befand, also haben wir nie versucht, ihn zu finden. Ich gebe zu, ich hatte schreckliche Angst. Was wäre wohl schlimmer, angeschrien und verprügelt zu werden oder dort begraben zu sein? Einige von uns hörten nachts Phantomschreie von verlorenen Kindern, so schwer misshandelt, dass sie sich das Leben nahmen. Nicht alle von uns wollten daran glauben, die Schreie kämen von den weinenden Geistern dieser toten Kinder. Irgendwann hörten wir, Eisenhower habe angeordnet, die Misshandlung von Indianerkindern einzustellen. Es dauerte ein paar Jahre, bis das Gesetz in Kraft trat. Für uns kam es sowieso zu spät, wenn es überhaupt jemals umgesetzt wurde. Das Heimpersonal war schließlich daran gewöhnt, den wehrlosen Kindern die Scheiße aus dem Leib zu prügeln. Ich habe oft mit Dennis Banks und anderen Männern zusammengesessen und über unsere Zeit in Wuppertal gesprochen. Niemand fiel etwas Erfreuliches aus diesen Jahren ein. In unseren Erinnerungen waren diese prägenden Jahre, in denen wir so verletzlich waren, hart und brutal. Aber eines haben uns diese schrecklichen Orte gelehrt, an denen die ihr Weißen uns verschleppt habt. Wir sind Überlebenskünstler. Und wir haben mit unversehrten Herzen überlebt. Man darf Menschen nicht so schlecht behandeln. Ich kann als Mensch nur wachsen, wenn ich auch meinen Nächsten helfe zu wachsen. Trotz all der Schläge glaube ich immer noch fest daran. Es ist ein Gesetz, wie in der Physik, und es ist wahr. Man kommt nicht weiter, wenn man gemein zu anderen ist und ihre Gefühle missachtet, insbesondere die der Schwächsten. Ich bin beiden Arten von Menschen begegnet und von der üblen Sorte mehr als mir lieb war. Ich weiß, dass ich recht habe. Ich kann als Mensch nur wachsen, wenn ich auch meinen Nächsten helfe zu wachsen. Yeah. Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Ihr hört Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. In Berlin auf der 88,4 zu empfangen, Potsdam und Umgebung auf der 90,7 UKW. Und wir sind mittendrin in einem Veranstaltungsmitschnitt. Am 23. Januar fand eine Veranstaltung über Leonard Peltier, einen indigenen Aktivisten, statt, der seit fast 50 Jahren in den USA inhaftiert war. Ich sage war, weil er wurde 3 Tage zuvor von Präsident Biden oder Ex-Präsident Biden zu einem Hausarrest bei seinen Angehörigen begnadigt, in Anführungsstrichen. Ein riesiger Schritt vorwärts in Richtung Freiheit. Jetzt hören wir den zweiten Teil. Da geht es darum, warum Leonard Peltier überhaupt angeklagt wurde, was konkret passierte, als er 1976 in Haft kam. Ja, jetzt kommt der zweite Text. Ereignisse in Pine Ridge und AIM, zu Englisch AIM. AIM, the American Indian Movement, wurde 1968 als Grassroots-Organisation, also Graswurzelorganisation, gegründet. Ursprünglich eher in Metropolen als Selbstschutzgruppe gegen rassistische Polizei und Justizgewalt sowie indigenes Community-Projekt mit Sozialprogrammen beheimatet, um dort systemische Armut, Diskriminierung und Polizeibrutalität gegen die Urbevölkerung zu thematisieren, hat sich AIM dann auch auf Reservationen und somit thematisch ausgeweitet auf indigene Themen, die durch den Siedlerkolonialismus entstanden sind. Diese sind gebrochene Rechtsverträge, hohe Arbeitslosigkeit und der Mangel an indigenen Themen in der Bildung sowie der Erhalt von indigenen Kulturen. Politische Hintergründe. Zwischen den 1940ern und den 1960ern gab es diverse demokratische und republikanische Regierungsverordnungen, so zum Beispiel die geplante Umsiedlung von Reservatsbewohnerinnen in Städte, nennt man Relocation, sowie die Auflösung einzelner indigener Nationenstämme, nennt man Termination. Außerdem sollte verstärkt Uran in den Stammesgebieten der Navajo in Arizona und Oglala, Lakota in Süd-Dakota abgebaut werden. Für die indigenen ArbeiterInnen gab es in diesen entlegenen Gebieten kaum andere Arbeitsmöglichkeiten, sodass sie zuerst enthusiastisch darüber waren. Die US-Regierung scheint aber bereits seit den 1930ern von den schädlichen Risiken des Uranabbaus gewusst zu haben. Aber sie informierten die Navajo-ArbeiterInnen hierüber nicht, denn in deren Territorien wurden bereits frühzeitig mit dem Abbau begonnen. Außerdem sprachen die meisten Navajo kein Englisch, sie wussten nichts über radioaktive Strahlung und es existierte auch kein Wort dafür in ihrer Sprache. Während der Erntedankfeierlichkeiten 1970 wurde von AIM die Replik der Mayflower und 1971 die Präsidentenköpfe am Mount Rushmore besetzt. Diese riesige Skulptur wurde auf einem der Felsen der für die Lakota heiligen Black Hills in Süd-Dakota erbaut. Eben jenem Gebirge, das eigentlich zum vertraglich vereinbarten Gebiet der Great Cheyenne Nation gehörte. Bis Anfang der 1870er Jahre dort Gold gefunden wurde. 1972 unternahmen Aktivisten den Trail of Broken Treaties March und besetzten den Hauptsitz des Innenministeriums, inklusive des Amtes für indianische Angelegenheiten, BIA, was wir vorhin schon hatten. Für einige Tage verursachten Millionen Dollar Schaden, indem sie unter anderem Dokumente entwendeten, die die zahlreichen Ungerechtigkeiten gegen die Indigenen belegten. 1973 wurde der historische Ort Wounded Knee, an dem 1890 das letzte große militärische Massaker an den Indigenen begangen wurde, für über 2 Monate aus Protest gegen die Gewaltpolitik der korrupten Stammesregierung besetzt. 1978 wurde der längste Marsch initiiert. 3200 Meilen, das sind 5100 Kilometer. Sie wollten die anhaltende Bedrohung durch den Staat auf die Stammesselbstbestimmung bekannt machen. Dem Marsch der Stämme aus den USA und Kanada schlossen sich unter anderem der amerikanische Boxer Muhammad Ali, der US-Senator Ted Kennedy und der Schauspieler Marlon Brando an. 2008 wurde von AIM der längste Marsch Nummer 2 initiiert, mit 8200, das heißt Meilen, das heißt 13.200 Kilometer. Repräsentanten und Repräsentantinnen von über 100 indigenen Nationen und Stämmen und weitere Indigene wie die Maori beteiligten sich. Das Ziel war es, zu verdeutlichen, dass es nötig ist, den Schutz der heiligen Stätten, Stammesselbstbestimmung, Umweltschutz und die Verhinderung der weiteren Erderwärmung durchzusetzen. Zurück zu den geschichtlichen Hintergründen. Im Februar 1973 besetzten die AIM-Aktivisten Russell Means, Dennis Banks und weitere AIM-Aktivisten Wounded Knee in der Pine Ridge Reservation oder Reservation. Sie protestierten gegen eine korrupte regionale Regierung, gegen bundesstaatliche Themen, die die Gemeinschaft in den indigenen Reservationen betrafen und den Mangel an Gerechtigkeit in Grenzgebieten. Amerikanische Indigene aus vielen Gemeinschaften, hauptsächlich Indigene, die in den Städten lebten, riefen dazu auf, sich an der Besetzung zu beteiligen. Das FBI schickte Agenten und US Marshals, das heißt die amerikanische Bundespolizei, um das Gebiet abzuriegeln. Später hat ein hoher Beamter des Justizministeriums die staatliche Antwort auf die Besetzung in die Hände genommen. Während der 71-tägigen Besetzung wurden 12 Menschen verwundet und ein FBI-Agent blieb gelähmt. Im April wurden ein Cherokee und ein Lakota-Aktivist im Geschützfeuer getötet. Danach wurde die Besetzung von Oglala Lakota für beendet erklärt. 2 weitere Menschen wurden seit der Besetzung vermisst und sind vermutlich gestorben. Jedoch wurden nie ihre Leichen gefunden. Einer der Vermissten war der afroamerikanische Bürgerrechtsaktivist Ray Robinson. Im Anschluss an die Besetzung wurden 1200 Indigene verhaftet. Die Besetzung von Wounded Knee hat die internationale Aufmerksamkeit auf die Notlage der amerikanischen Indigenen gelenkt. Die AIM-Anführer wurden in einem Gericht in Minnesota verhört. Das Gericht entschied aber, die Klage abzuweisen, wegen staatlichen Fehlverhaltens in der Strafverfolgung. 2014 gab das FBI bekannt, dass Ray Robinson getötet und 1973 in der Reservation begraben wurde, nachdem ihn angeblich AIM-Aktivisten nach einem Streit getötet hatten. Der Fall Leonard Peltier. Zum Hintergrund. Mitte der 70er Jahre herrschten in der Pine Ridge Reservation oder Reservation in South Dakota bürgerkriegsähnliche Zustände. Die Guardian of Oglala Nations, sogenannten Goons, das heißt bewaffnete paramilitärische Banden des korrupten Lakota-Stammesvorsitzenden Dick Wilson, schüchterten mit Waffengewalt traditionelle und politisch aktive Indianer ein und terrorisierten Teile der Reservationsbevölkerung. Über 60 Menschen fielen diesem Terror bis dahin zum Opfer, obwohl teilweise bis zu 50 FBI-Agenten im Reservat waren. Andere Quellen sprechen von bis zu 300 Morden. Alle Untersuchungen wurden eingestellt. Der AIM-Aktivist und Musiker John Trudell sprach daher von regelrechten Todesschwadronen, die mit Billigung, Ausstattung und Unterstützung des FBI ihr mörderisches Unwesen betrieben. Incident at Oglala. In ihrer Verzweiflung baten die Stammesältesten 1975 das American Indian Movement, zu dem auch Leonard Peltier zählte, um Hilfe. Die AIM-Aktivisten errichteten auf dem Grundstück der Familie Jumping Ball ein Camp, in dem auch viele Frauen und Kinder lebten. Am 26. Juni 1975 kam es dann zu jenem tödlichen Zwischenfall, für den Leonard Peltier am 18. April 1977 schuldig gesprochen und am 1. Juni 1977 dann zu 2-mal lebenslänglich verurteilt wurde. Mit ungekennzeichneten Fahrzeugen fuhren 2 FBI-Agenten unangemeldet und mit hohem Tempo auf das Grundstück der Jumping Balls. Vorgeblich waren sie auf der Suche nach dem Dieb eines Paars gebrauchter Cowboy-Stiefel, dem 19-jährigen Jimmy Eagle. Im Camp brach daraufhin Panik und Angst aus. Es formierte sich die Bereitschaft und das Leben der im Camp lebenden Kinder und Frauen gegen die unbekannten Eindringlinge zu verteidigen. Es kam zu einem mehrstündigen heftigen Schusswechsel, in dessen Verlauf die beiden FBI-Beamten und ein 18-jähriger indianischer Aktivist Joe Stans Kilsbride getötet wurden. Wer den Schusswechsel begann und wer die tödlichen Schüsse auf die FBI-Agenten abgab, ist bis heute ungeklärt. Der AIM-Aktivist Joe Stuntz wurde durch einen zum Scharfschützen ausgebildeten Stammespolizisten erschossen. Doch für das FBI standen und stehen Tat und Täter fest. Angeklagt wurden 4 Personen: Jimmy Eagle, Bob Robidoux, Dino Butler und Leonard Peltier. Allen konnte unmittelbar nach der Schießerei trotz Umstellung des Camps vorerst die Flucht gelingen. Wohlgemerkt, dies geschah alles zu einer Zeit, in der sich eine große Anzahl von FBI-Agenten im und um das Reservat befanden und seit Mai 1975 dort sogenannte SWAT-Teams, also Special Weapons and Tactics, also eine Spezialeinheit, trainierten und sich in den nahegelegenen Black Hills ca. 1000 National Guards zu Manövern aufhielten. Ging es also tatsächlich darum, durch Anwesenheit und Kontrollen AIM-Aktivisten zu Widerstandsaktionen zu provozieren und somit eine bewaffnete Liquidierung indianischen Widerstands zu begründen oder indigenen Widerstands zu begründen? Ging es darum, von einem illegalen Deal zwischen dem korrupten Stammesratsvorsitzenden und der US-Regierung abzulenken, in dessen Verlauf ein Tag zuvor ca. 1/8 des Reservationsgeländes mit lukrativen Uranvorkommen an die US-Regierung abgetreten wurde? Zur Anklage. 1976, im gleichen Jahr, als die bereits 1975 festgenommenen Bob Robidoux, ein Cousin Leonard Peltiers und Dino Butler freigesprochen wurden und daraufhin auch das Verfahren gegen Jimmy Eagle, der sich 75 freiwillig stellte, fallen gelassen wurde, wurde Leonard Peltier in Kanada festgenommen und aufgrund erpresster und gefälschter Beweise an die USA ausgeliefert. Belastet wurde Peltier durch die Aussagen der geistig verwirrten jungen Indigenen Myrtle Pourbaix. In 3 unterschiedlichen Aussagen gab sie an, die Freundin Peltiers zu sein und die Tat selbst beobachtet bzw. von Peltier geschildert bekommen zu haben. Mal war sie laut Aussage direkt am Tatort, mal war sie vorher geflüchtet. Im Kreuzverhör der Verhandlung gestand Pourbaix dann ein, die Aussagen aufgrund der Bedrohung durch das FBI gemacht zu haben. Sie hätte Peltier in Wirklichkeit nicht gekannt und wäre auch während des Schusswechsels nicht in der Nähe des Tatortes gewesen. Das FBI habe ihr Bilder der Leiche Anna May Aquash, einer indigenen Aktivistin und früheren Freundin von Peltier, gezeigt und angedeutet, sie oder ihre Tochter könnten genauso enden. Allerdings wurden bei dieser wichtigen Entlastungsaussage die Geschworenen im Gerichtssaal nicht zugelassen und die neue Aussage nicht als Beweismittel zugelassen. Auch der in FBI lancierten Presseberichten heute noch immer wieder erwähnten Belastungszeuge Michael Anderson, ebenfalls ein junger AIM-Aktivist, gab während der Verhandlung zu, beim Verhör nur aufgrund von Gewaltandrohung des FBI-Agenten Gary Adams gegen Peltier ausgesagt zu haben. Diese Aussage wird jedoch ebenso wenig berücksichtigt, wie die Tatsache, dass auch Ann May Aquash bereits 1975 durch das FBI aufgefordert wurde, gegen Peltier auszusagen und im Falle ihrer Weigerung mit dem Tode bedroht wurde. Doch nicht nur erpresste Falschaussagen und der Tod möglicher Entlastungszeugen führte zur Verurteilung Peltiers, es wurden auch Entlastungsmaterialien bewusst zurückgehalten. Ein ballistisches Gutachten stellte eindeutig fest, dass eine der bei Bob Robidoux Festnahme sichergestellten Waffen, die laut Anklage die Tatwaffe Peltiers sei, keinesfalls die tatsächliche Tatwaffe war. Das Ergebnis der Laboruntersuchung wurde der Verteidigung jedoch vorenthalten und somit ein weiterer Entlastungsbeweis unterschlagen. Erst Jahre später wurde diese Information in mittlerweile freigeklagten FBI-Unterlagen gefunden. Den Geschworenen wurde seitens der Anklage ständig suggeriert, dass ihr Leben durch bewaffnete AIM-Aktionen permanent bedroht sei. So verwunderte es keinen objektiven Prozessbeobachter, als 1977 Leonard Peltier wegen zweifachen Mordes an den FBI-Agenten Williams und Kohler durch die Geschworenen zu 2x lebenslänglich verurteilt wurde. Dies, obwohl die Beweise gegen ihn genauso wenig schwerwiegend waren wie die Beweise im Verfahren gegen Butler und Robidoux, die allerdings wegen Notwehr bereits freigesprochen wurden. Auch in dieser Verhandlung räumten Belastungszeugen ein, Falschaussagen nur aufgrund von Nötigung durch die Ermittlungsbehörden begangen zu haben. Eine Vorverurteilung Pelletiers hätte längst stattgefunden. Hierzu wurde der Prozess gegen Pelletier unter anderem in den als indigenfeindlich bekannten Gerichtsbezirk Fargo in North Dakota verlegt und somit aus der Zuständigkeit jenes Gerichtes genommen, das Robidoux und Butler freisprach. Das FBI brauchte eine Verurteilung und Pelletier, denn er war der amerikanischen Sicherheitsdiensten schon lange ein Dorn im Auge. Das eigentliche Ziel jedoch war von allem die Zerschlagung des American Indian Movement als soziale Bewegung. Dabei bedienten sich Polizei, Geheimdienste und Justiz der gleichen geheimdienstlichen Instrumente, COINTELPRO, wie bereits zuvor bei der Zerschlagung der Black Panther Party und anderer sozialrevolutionärer oder auch nur bürgerrechtsengagierten Gruppen. Yo, this is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Ihr hört Radioaktiv Berlin hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Wir kommen nun zum letzten Teil des Mitschnitts dieser Veranstaltung vom 23. Januar im Zelona Agora. Jetzt geht es um die Haftbedingungen, die Gesundheitssituation von Leonard Peltier und Aktuelles zu seiner Hafterleichterung oder seinem Hausarrest. Das kommt ganz am Ende von dem Beitrag. Hört selbst. Ja, wir würden jetzt zum letzten Teil kommen. Die Haftsituation von Leonard Peltier und anderen Gefangenen. Es ist ein kurzer Absatz und danach würde ich das Mikrofon ausschalten. Und dann ist noch Zeit für Fragen und Gespräche. Leonard Peltier musste nach seiner Verurteilung 1977 eine jahrzehntelange Odyssee durch die Hochsicherheitsgefängnisse der USA antreten. Trotz Mordkomplott und tätlicher Angriffe wurde das Angebot einer in der Turtle Mountain Reservation Leonard Peltier aufzunehmen, abgewiesen, obwohl ihn dies viel näher zu seinen Angehörigen und Freunden gebracht hätte. Nicht ohne Grund wird in den USA die Langzeitinhaftierung bzw. lebenslängliche Haft bis zum Tod als Death by Incarceration, also Tod durch Inhaftierung, bezeichnet. Dieses Schicksal teilen mit ihm inzwischen etwa 200.000 weitere Gefangene in den USA. Zuständige Ausschüsse lassen die vorgesehene Haftentlassung nur in extremen Ausnahmen zu, und wenn, dann oft erst im todkranken Zustand, wenige Tage vor ihrem Tod, wie zum Beispiel im Fall von Dr. Shakur. Jeder zehnte der ca. 2 Millionen Gefangenen in den USA ist somit zur Inhaftierung ohne jegliche Zukunftsperspektive verdammt. Neben der Hoffnungslosigkeit sind Gefangene häufig von Einsamkeit durch Isolationshaft bedroht. Sie wird oft über Jahre, sogar über Jahrzehnte verhängt, obwohl der Sonderberichterstatter der UN Isolationshaft, die länger als 15 Tage andauert, als Folter eingestuft hat. Dieses Folterinstrument zerstört die physische und psychische Gesundheit der Gefangenen. Auch willkürliche Gewalt durch Wärter und Mitgefangene ist alltäglich. In den USA werden nicht nur horrend lange, sondern in der Regel auch flexible Haftstrafen erlassen. Manchmal 5 bis 10 Jahre, manchmal auch 30 bis 45 Jahre. Erst nach Ablauf der Mindeststrafe bewerten sogenannte Begnadigungsausschüsse den Resozialisierungsstand der Gefangenen. Durch die eventuell existierende Möglichkeit einer früheren Haftentlassung sollen Gefangene angehalten werden, sich möglichst allem zu unterwerfen. Dies bedeutet meist verweigerte Solidarität mit Mitgefangenen, Selbsterniedrigung, Austritt aus politischen Gruppierungen, keine Anzeigen gegen WärterInnen und Institutionen initiieren oder unterstützen, und trotzdem lehnen diese Ausschüsse die frühere Entlassung in den meisten Fällen ab. Im Fall von Leonard Peltier, der bereits diverse dieser Anhörungen hinter sich hat, intervenierte zum Beispiel die Bundespolizei FBI regelmäßig mit der Feststellung, dass irgendwer ja für den Tod zweier FBI-Beamten sitzen müsse. Auch wenn alle wissen, dass Peltier nicht der Mörder ist. Erst im Juli 2024 lehnte ein Bewährungsausschuss die Freilassung für den inzwischen 80-jährigen Leonard Peltier ab. Ebenso und kurz zuvor das Federal Bureau of Prisons eine Freilassung aus humanitären Gründen. Die Praxis verweigerter Haftentlassung führt in den vergangenen Jahren dazu, dass in den Knästen der USA zunehmend Gefangene mit sehr hohem Alter und enormen Gesundheitsproblemen eingesperrt leben, für die es unter den Bedingungen der Gefangenschaft kaum ausreichende medizinische Versorgung gibt. Mumia Abu-Jamal stellte bereits 2012, kurz nach seiner Verlegung vom Todestrakt in ein Umschlussgefängnis, erstaunt fest, dass die Sicherheitsschleusen und sonstigen Einrichtungen des Gefängnisses nicht rollstuhlgerecht seien, obwohl ca. ein Fünftel der Gefangenen im SCI Mahanoy altersbedingt gar nicht mehr in der Lage sind, eigenständig zu gehen. Outgesourcete, komplett oder teilprivatisierte Gesundheitsversorgung sind eine Profitnische der Gefängnisindustrie. Konzerne wie zum Beispiel Corizon verdienen Milliarden daran, staatliche Gelder zu kassieren und möglichst wenig Leistungen dafür an Gefangene weiterzugeben. Gefängnisbehörden und GesetzgeberInnen in den Bundesstaaten unterstützen dies durch Richtlinien, die Gefangenen manchmal erst auf dem Totenbett dringend benötigte Medizin zuerkennt, was vorher wegen hoher Kosten meist verweigert wurde. Es gibt auch immer wieder Fälle, in denen Gefangene ohne Behandlung nach einer Phase der Kontaktsperre einfach tot in der Zelle aufgefunden werden. Dies ist im Fall Leonard Peltier bisher immer wieder durch Protest verhindert worden. Aber seine bald 50-jährige Haftzeit schädigte Leonard Peltier schwer. Ein Schlaganfall, nahezu erblindet auf einem Auge, Diabetes, Bluthochdruck, tetanusbedingte Kieferprobleme, beinahe Tod durch Verbluten, 14 Tage im Koma, 6 Jahre Nahrungsaufnahme nur durch einen Strohhalm, Krebsverdacht, Fersensporn, das ist eine sehr schmerzhafte degenerative Erkrankung der Füße. Aber derzeit am gefährlichsten ist die Aortenaussackung. Dies ist das lebensbedrohlichste, da Leonard Peltier beim Platzen des vollgelaufenen Blutgefäßes innerhalb weniger Minuten sterben würde. Eine OP könnte sehr schnell diese Bedrohung beseitigen. Eine adäquate medizinische Versorgung und Behandlung wird und wurde immer verwehrt und kommt immer nur aufgrund des weltweiten öffentlichen Drucks zustande. Anscheinend soll Leonard Peltier in Haft durch Schmerzen gefoltert, durch Hinhaltetaktiken zermürbt und durch unbehandelte Erkrankungen getötet werden. Bewegung an frischer Luft oder bereits existierende Sporträume dürfen von den Gefangenen aufgrund von Personalabbau nur noch selten oder gar nicht mehr genutzt werden. Peltier verliert dadurch immer mehr Muskulatur und somit sein Gehvermögen. Drastisch ebenfalls der rapide Verlust von Sehstärke. Leonard Peltier hat aktuell ca. 80% seiner Sehstärke verloren, was medizinisch bedeutet, dass er nahezu blind ist. Dennoch wird ihm seit über einem Jahr eine augenärztliche Behandlung verweigert. Öffentlichkeit herstellen und Druck auf Behörden und Konzerne haben sich bereits im Kampf gegen die Todesstrafe in den USA als wichtigstes Mittel zur Unterstützung kämpfender Gefangener erwiesen. Weitere Bereiche für Protest sind Gesetzgebung und Justiz, die noch immer Gebrauch machen von drakonisch langen Strafen bei vergleichsweise geringen Vergehen. Die Frage von Reform oder Befreiung ist eine, die sich nur mit der konsequenten Unterstützung der einzelnen Gefangenenkämpfe entscheidet. Lasst uns Öffentlichkeit herstellen. Unterstützen wir Leonard Peltier, Mumia Abu-Jamal und andere kämpfende Gefangene in den USA in ihrem Kampf um Gesundheit und Freiheit. Freedom all. Ich möchte noch einen Teil dazu anfügen, den ich heute in einem Gespräch mit einer Unterstützergruppe, die zu Leonard Peltier arbeitet, erfahren habe. Genau. Wie viele Leute wissen, hat Biden wirklich als allerletzten Menschen von den Begnadigungen Leonard Peltier aufgenommen. allerdings ihm nicht die Freiheit geschenkt wie den anderen Gefangenen. Er ist begnadigt worden zu Inhaftierung zu Hause. Das heißt, er darf laut Plan das Gefängnis verlassen, steht aber weiterhin als Gefangener dann in den eigenen vier Wänden. Entschuldigung, er darf nicht mal an die Bäckerei ein Brötchen kaufen gehen. Ja, er ist ein Gefangener zu Hause. Dafür wurde ein Haus oder das ein... Das ist eine halbe Begnadigung. Genau. Nicht ganz. Dazu wurde ein Haus oder ein Trailer gekauft, das steht noch nicht fest. Ja, danke schön. Dieser wird erst noch nutzbar gemacht. Ja. Es steht auch noch nicht fest, wann er tatsächlich das Gefängnis verlassen darf. Nein. Ja. Es gibt unterschiedliche Nachrichten dazu. Es gibt noch nichts Bestätigtes von Leonard Peltiers Anwälten. Die eine Nachricht ist von seiner Tochter. Sie hat die Information bekommen, dass er erst untersucht wird und dann in die Turtle Mountain Reservation überführt wird. Das ist geplant, aber noch nicht passiert. Andere glauben nicht, dass es schnell gehen wird, weil die bisherigen Prozesse immer lange gebraucht haben. Wie gesagt, bisher steht nichts fest. Derzeit ist geplant, bis zum 18. Februar ihn zu verlegen. Wie die genauen Haftbedingungen aussehen werden, wenn er dann als Gefangener zu Hause lebt, in der Turtle Mountain Reservation, wo er herkommt, sind noch nicht klar. Eventuell wird er mit einer Fußfessel ausgestattet. Was? Eventuell kann er zu medizinischen Behandlungen das Haus verlassen und an spirituellen Ritualen teilnehmen. Aber es steht fest, dass medizinische Behandlungen jetzt möglich gemacht werden. Das könnte bedeuten, dass sich spezielle Gruppierungen in den USA, die sich auf Übernahme von Kosten spezialisiert haben, dass sie da Teile übernehmen. Es wird aber trotzdem immer noch Geld gebraucht werden in Zukunft, weil die Basisbehandlung bezahlen, aber nicht vielleicht das, was halt wichtig ist, so wie hier. Wir können die Basisbehandlung von den Krankenkassen bekommen, aber wenn wir dann was wirklich Gutes wollen, müssen wir auch zuzahlen. Genau, das wird allerdings dann alles schrittweise entstehen für alle Leute, die es genauer wissen wollen. Es gibt einen Artikel, der heute erschienen ist in der Jungen Welt dazu. Und auf der Internetseite der Toccata LPSG, also der Leonard Peltier Solidaritätsgruppe, findet man im Internet. Da wird regelmäßig als Update geschrieben, was jetzt passiert. Die arbeiten sehr eng mit den Gruppen in den USA zusammen, mit Leonard Peltier und den Anwälten, und die sind up to date. Genau, das ist der heutige Stand. So, das war der Veranstaltungsmitschnitt vom 23. Januar aus dem Zelona Agora. Die Situation von Leonard Peltier, also nach wie vor im Fluss, ist nicht ganz genau klar, wie seine Haftbedingungen aussehen werden. Ihr habt es gehört, und es ist auch jetzt schon deutlich, dass weiterhin Spenden für ihn gebraucht werden. Alle Details dazu findet ihr im Internet unter leonardpeltier.de. Ich wiederhole die Webseite nochmal, leonardpeltier.de. Mir bleibt nur noch Tschüss zu sagen, mich zu verabschieden bis in 2 Wochen. We'll be right back.